Steil, auf holprigem Pflaster, ging es den Zürichberg empor, bis zum Platz, wo die Napfgasse einlief und wo sich das Haus befand, in dem Lavater gelebt hatte. Goethe war dort, ich glaube 1775, von ihm empfangen worden, und ehe der Anhänger der Französischen Revolution zum Konterrevolutionär wurde, besuchte ihn auch auf einer Wanderung der junge Hölderlin. Oft war Büchner über diesen Platz gegangen, war damals Dozent der Anatomie an der Zürcher Universität. Er wohnte ein Dutzend Schritte weiter oben im Eckhaus zur Spiegelgasse, dem Brunnenturm, bis zu seinem Tod. Nebenan, Nummer 14 war's, zweiter Stock, die Gasse fiel hier wieder ab, hatten Lenin und Krupskaja ein Zimmer gemietet. Beim Schuhmacher Kammerer. Der hatte seine Ladenwerkstatt im Eckhaus Nummer 12. Ich hielt mich oft bei ihm auf, alter Zeiten gedenkend. Münzenberg war an einem Baugerüst stehen geblieben, wollte sich an der Leiter hinaufschwingen. Ich hielt ihn zurück. »Ja«, rief er, »das Zimmer war etwa 4 Meter lang, 3 Meter breit, die Decke wenig über 2 Meter hoch, kreuzweise an den Wänden Holzleisten, dunkel gebeizt, 2 Fenster, die Vorhänge meist zugezogen. Neben der Tür ein eiserner Ofen mit abgewinkelt verlaufendem Rohr. Eingeklemmt zwischen Ofen und Zimmerecke ein Tisch, an dem gegessen wurde, und ein schmales Sofa. In der Ecke am Fenster ein Waschtisch mit kleiner Schüssel, der wurde auch zum Schreiben verwendet. An den Leisten darüber hing ein Spiegel, in der Mitte das Doppelbett. Es beherrschte den Raum. Aufgeplusterte Kissen, riesige Plumeaus. Ein paar Stühle noch, eine Kommode. Sonst kein Platz mehr. Man konnte nur seitwärts gehen. Küchenbenutzung war ausgemacht. 28 Franken Miete pro Monat. Außer den Wirtsleuten gab es noch andere Bewohner. Emigranten. Ein Italiener, ein paar österreichische Schauspieler, eine Deutsche mit ihren Kindern. Morgens wartete Lenin an der Haustür, damit der Postbote nicht mit den vielen Briefen und Zeitungen die Treppe hinaufsteigen musste. Die Korrespondenz verwahrte er in Pappkartons, die Kamera ihm gegeben hatte. Unter der Aufschrift »Botin« standen die Namen von Gorki, Bucharin, Sinoviev, Luxemburg, Tschitscherin, Schljapnikow, Trotzki. »Ja«, sagte Münzenberg, »das Trommeln aus der Tiefe war hier oben zu hören, nachts, wenn die Fenster geöffnet werden konnten.« Sie gingen zum Hof. Mussten tagsüber geschlossen bleiben. Dennoch drang unaufhörlich süßer Gestank von Blut und Eingeweiden durch alle Ritzen ins Zimmer. Unten lag eine Wurstfabrik. Abwechselnd klagte Lenin über das Geratter der Fleischmühle und die Paukenschläge. Jetzt hatten wir die Bretterstufen erklettert, standen am Geländer, über die Bäume, die Pavillons blickend. Münzenberg sah vor sich noch die Spiegelgasse, die sich vom Brunnenturm aus hinabsenkte zu dem Weg, der nach den Zäunen benannt war, die eine Folge von Gärten begrenzten. Kamera trat vor die Tür seines Ladens, bog sich schräg zurück, begutachtete die Reihen der Schuhe im Schaufenster. Vorm Restaurant zum Jakobsbrunnen im Erdgeschoss des Hauses Nummer 14 stellten Bierkutscher Kästen ab, voll klirrender Flaschen. Es war hell hier, gegenüber erweiterte sich die Gasse zu einem Vorhof. Über die Nummern 16 und 18 hin erstreckte sich Ruffs Metzgerei, die zwischen goldenen Girlanden darauf hinweisen durfte, dass ihre Wurstwaren höchste Auszeichnungen erhalten hatten. »Es war Lenins schwerstes Jahr«, sagte Münzenberg. »Hinter ihm 3 Jahre Verbannung, mehr als 1,5 Jahrzehnt Exil. Das Abgeschnittensein von den Vorgängen in Russland war kaum mehr zu ertragen. Seine Mitarbeiter in aller Welt zerstreut. Die Verbindungen mit ihnen erschwert. Sein Gesundheitszustand schlecht. Schlaflosigkeit. Rasende Kopfschmerzen.« Oft erschreckte uns sein eingefallenes Gesicht. Augenblicke, in denen er sich gestrandet sah. Die ständige Furcht, die revolutionäre Situation zu verpassen, zu spät zu kommen. Manchmal, bei Versammlungen, im Schwarzen Adler, im Stüssihof, konnte er aufleben. Doch seine Vitalität wirkte künstlich, hektisch. Dann wieder saß er stundenlang brütend. Eine ungeheure Energie aufgespeichert in ihm. Jeden Tag war er von 9 bis 6 in den Bibliotheken. Schrieb, schrieb. Das Buch über den Imperialismus, eine Unzahl von Artikeln, Flugblättern, Broschüren. Wer ihn in seiner Wohnung besucht habe, fragte ich. Wenige nur, sagte Münzenberg. Auch Krupskaja war krank. Sie lebten zumeist vereinsamt. Sinowjew kam manchmal. Balabanow, Radek. Oder es kamen Leute, die er bei Zusammenkünften kennengelernt und eingeladen hatte, um sie zu agitieren. Waren mehr als 3 Gäste da, saß man auf dem Bett. Erregung, Raserei, als Radek seinen Unglauben äußerte, dass der Krieg die proletarische Revolution hervortreiben würde. Ob er Armand begegnet sei, fragte ich Münzenberg. Ein einziges Mal, sagte er, ausweichend. Die Nennung dieses Namens rührte an etwas, das zu weit, zu gewaltsam war, um aufgenommen zu werden. »Wie war sie?«, fragte ich noch einmal. »Es war etwas Rauschendes um sie«, sagte er. »Großer Hut, Schleier, Federn. Dann, wir Jungen wollten Lenin bekannt machen mit Schriftstellern, Künstlern, wollten ihn aus der Isolation holen. Aber er saß nur gleichsam mit der Uhr in der Hand, starrte auf den Sekundenzeiger. Zeitweise verlor ich ihn aus der Sicht, sagte Münzenberg. Einen einzigen Punkt peilte er an. Für uns gab es so viel zu tun. Wir trieben in der Stadt umher. Münzenberg presste die Nase platt mit dem Zeigefinger. Wie kann ich deutlich machen, sagte er, was in diesen grundlegenden Monaten geschah? Wenn wir von den 2 Polen der Revolution sprachen, sagte er, so beriefen wir uns auf Erkenntnisse, die wir vor allem auf philosophischem Weg gewonnen hatten. Auch wenn es schien, als würde die künstlerische Revolution an einer anderen Front als der politischen ausgetragen und setzte sich nicht für gesellschaftliche Veränderungen ein, so war sie, indem sie sich gegen die verbrauchten Konventionen wandte und Normen zertrümmern wollte, die ihre Zwangsmuster seit langem enthüllt hatten, unsere Revolution doch verwandt. Mit ihrem Kampf um die Befreiung der Formen, der Bewegungen, um die Erneuerung der Sprache, des Sehens, musste sie Einfluss ausüben auf unsere Sinne, unser Suchen nach einem verwandelten Dasein. Die Kunst habe keine Macht über die Realität, sagten die Politiker. Und mit der Realität meinten sie einzig und allein die Realität der Außenwelt. Sie sahen nicht, wie fadenscheinig diese Realität geworden war. In der Schweiz fanden alle Ereignisse, die für uns wesentlich waren, in einer seltsamen Beschütztheit statt. Zimmerwald war ein ländliches Idyll in der Nähe von Bern, geeignet für Waldausflüge, Erholungsurlaub. Kiental war ein Dorf am Fuß der Blümlisalp. Erst am Bahnhof erfuhren wir, wohin die konspirative Reise ging. Mit der Lötschbergbahn nach Reichenbach im Berner Oberland, dann wie eine Gruppe von Touristen in Leiterwagen zum Hotel Bären. Die Spiegelgasse bestand aus altväterlichen Häusern, mit Giebeln und Türmchen wie aus Lebkuchen. Hinter den Fenstern aber sammelte sich Explosivstoff. Mit unseren Träumen, Ideen, Plänen bearbeiteten wir die Wirklichkeit. Ende April 16 lösten wir unseren Treffpunkt aus seinem beschaulichen Rahmen und versetzten ihn in einen welthistorischen Zusammenhang. Was aber, so mochten sich unten in der Gasse die Künstler fragen, sofern sie überhaupt von unserem Vorhaben Notiz nahmen, konnte die Kientaler Resolution schon erreichen, bestanden die Meinungsverschiedenheiten zwischen den sozialistischen Fraktionen nicht weiterhin, blieben die deutschen und russischen Gruppen nicht in sich zerspalten, verfeindet, war es den Sozialchauvinisten nicht wieder geglückt, die Gründung einer dritten Internationale zu verhindern, Schossen die Proletarier nicht immer noch aus den Schützengräben aufeinander? War Sinnvolles nicht nur bei denen zu finden, die auf jede Ordnung verzichteten? Es ging darum, sagte Münzenberg, die Hypothese einer umfassenden sozialen und künstlerischen Revolution aufzustellen, um dann den Beweis zu erbringen von der Zusammengehörigkeit der Elemente, die bisher immer getrennt voneinander behandelt worden waren. Wir brauchten dabei noch nicht zu verlangen, dass die Kunst, die es sich zur Aufgabe gemacht hatte, die geistige Wirklichkeit umzustürzen, auch eine politische Mission tragen müsse. Sie führte aus, wozu ihre Medien am besten taugten. Ebenso wenig oblag es der Politik, die Kunst unmittelbar mit sich zu reißen. Das Neue, auch heute noch ungenügend erfasste, sagte er, liegt darin, die beiden Kräfte in ihrer Eigenart und Gleichwertigkeit anzuerkennen, sie nicht gegeneinander auszuspielen, sondern ihr paralleles Abrollen, ihre gleichzeitigen Schöpfungen auf einen gemeinsamen Nenner zu bringen. Übereinstimmend war die Intensität der revolutionären, künstlerischen und politischen Aktionen und auch ihr internationalistisches Ziel. Unvereinbar aber schien der Spott, die Ironie, der einen mit dem Ernst, dem Verantwortungsbewusstsein der anderen. Bürger, Studenten, Arbeiter, Vagabunden, Ziellose aller Länder, vereinigt euch, sangen die Dadaisten in einer Verhöhnung des Aufrufs von Kienthal an die Arbeitersoldaten aller Länder. Schien es im April 16 auch, als langte der Arm der Kunst mit übertriebener Gestik weit an uns vorbei, sagte Münzenberg, so hatten sich ein Jahr später doch die Massen der Arbeitenden in Russland erhoben und Lenins Thesen übertönten das Wortgebrodel der Soireen im Cabaret Voltaire. Wir hatten uns etwas vorgestellt, sagte er, was sich noch nicht definieren ließ, was vorerst nur aus Ahnungen, Andeutungen bestand. Im Jahr 17 blieb uns wenig Zeit, die Gedankengänge, die der Idee der Kulturrevolution zugrunde lagen, weiter zu verfolgen. Merkwürdigerweise wurden sie später aufgenommen von Lenin, der zwar im Aufstand in der Spiegelgasse noch nicht den Beginn einer Politisierung der Kunst erkennen wollte, jedoch aussprach, dass der Revolutionär die Fähigkeit zum Träumen besitzen müsse. Weil immer die praktischen Tagesaufgaben überwogen, schien es, als sei dieses Wort Kulturrevolution, das Lenin während seiner letzten Monate häufig benutzte, in den Hintergrund getreten, doch seiner Bedeutung nach von Lenin vor allem als Gegenkraft zum bürokratisierten, doktrinären Parteiapparat aufgefasst, hatte es weiterhin seine Wirkung auf uns ausgeübt. Heute, da für mich die Zeit reif ist, um die Linien, die damals entstanden, zusammenzuführen, sehe ich, dass wir mit der kulturellen Revolution den Umbruch meinten, der den politischen Kampf erst zur Erfüllung bringen konnte. Von einem langwierigen Prozess hatte Lenin gesprochen. Selbst hatte ich mich während der Jahre, in denen ich meine frühen Vorstellungen aus der Sicht verlor, darum bemüht, die Kunst in den Dienst der Partei zu stellen, sie dazu anzuhalten, für ideologische Aufklärung zu wirken. Sie ist aber das Mittel, sagte er, die Starre der politischen Institutionen aufzulösen und uns an die Vielfalt unserer Wahrnehmungen zu erinnern. Propaganda, sagte Münzenberg lachend, und wir sahen den Verkehr hin und her strömen auf der Avenue Renan zwischen Issy und der Porte de Versailles, zirkulierend um das Rondell, einfließend in den Boulevard Victor, den Boulevard Lefebvre, in die unendlich lange Rue Vaugirard. Wir sahen hinter dem grauen Meer der Dächer das Grün des Parks der Michelet-Schule und die Manöverfelder, die sich bis zur Seine erstreckten. Propaganda, sagte er. Ich war beauftragt, diesen Apparat zu schaffen. Er musste aus dem Boden gestampft, aus dem Nichts zu einer Waffe gemacht werden, um der mächtigen Presse der Bourgeoisie zu begegnen. Mit unseren Schriften mussten wir Einfluss gewinnen auf die Millionen, die seit einem halben Jahrhundert betäubt, mit Lügen und Schund überschüttet worden waren, mussten die Wahrheit über ihre Lage verbreiten. Von nun an, es begann im Sommer 21, sagte er nachdenklich, befasste ich mich kaum mehr mit der eigentlichen künstlerischen Problematik. Publizistisch nahm ich wohl kulturelle Fragen auf, doch unser Thema der Zürcher Jahre blieb ungenannt. Das Bildnerische, das Literarische hatte einzugehen in die Notwendigkeit der politischen Propaganda. Qualität maßen wir nach dem Grad, in dem eine Arbeit der Stärkung der Partei der Linderung der Not im Sowjetstaat nutzte. Die Hungerkatastrophe, die Nachwirkungen des Bürgerkriegs mussten überwunden werden. Die Gründung der Internationalen Arbeiterhilfe fand gleichzeitig statt mit der Ausgabe der ersten illustrierten Arbeiterzeitung. Lenin hatte mich zu sich gerufen. Während des Kriegs hatte er zum Entstehen unserer Jugendinternationale beigetragen. Jetzt, da die Revolution isoliert geblieben war, forderte er mich auf, die internationalen Hilfsaktionen in die Wege zu leiten. Mein erster Besuch im Kreml. Als Münzenberg innehielt, als sei ihm eben erst bewusst geworden, welche Kluft sich zwischen dem Juli 21 und dem Oktober 38 aufgetan hatte, fragte ich nach den Räumlichkeiten, in denen er Lenin antraf. Wieder wollte ich jede Einzelheit, die in den Kreis eines Ereignisses gehörte, vor mir sehen. Zeichnete sich ein Vorstellungsbild nicht klar vor mir ab, drang ich auf Ergänzungen. Im langgestreckten Gebäude mit den tief eingelassenen Fenstern, dem ehemaligen Arsenal, unmittelbar an der nordöstlichen Mauerecke zum Manegeplatz und Roten Platz, im obersten Stockwerk, am Ende des gewölbten Gangs, in dem die Schritte wie dumpfer Donner rollten, lag die Wohnung. Neben dem Empfangszimmer befand sich Lenins persönliche Bibliothek. Münzenberg erinnerte sich, einige Bücher von Nexö gesehen zu haben, in englischer Sprache, Heines Werke, einige Bände Bebel, Mehring, Lenaus Gedichte, Hugos Romane, Die Weber von Hauptmann, Den Untertan von Heinrich Mann. Sonst vor allem Streitschriften gegen die Sozialdemokratie, Dispute zwischen den Menschewiki und Bolschewiki. Durch das Sitzungszimmer, das Ministerratszimmer, in dem Korbsessel mit geschwungenen Lehnen um den großen grünbezogenen Tisch standen und alte Karten Russlands und des westlichen Europas an den Wänden hingen, wurde er in Lenins kleinen Arbeitsraum geführt. Ein Ledersofa, vier lederne Klubsessel standen für Gäste bereit. Lenin selbst benutzte einen einfachen Korbstuhl. Hinter sich hatte er zwei niedrige, drehbare Bücherständer mit Nachschlagewerken, gerade benutzte Literatur, vollgestopft mit Zetteln. Zwei Telefone standen auf dem Schreibtisch und eine Bronzeskulptur. Erst nachdem Münzenberg von der Palme im Holzkübel vorm Fenster, von dem von einem Arbeiter gemalten Marx-Porträt auf rotem Grund, vom weißen Kachelofen und dem nebenangelegenen Zimmer der Telefonisten berichtet und die verblichenen Landkarten erwähnt hatte, die auch hier an den holzgetäfelten Wänden hingen, fiel ihm ein, was die Skulptur darstellte. Einen Affen nämlich, der grübelnd dasaß, die eine Hand am Kinn, in der anderen Hand einen Menschenschädel haltend. »Und seine Wohnung?«, fragte ich. Sie lag am gleichen Gang. In seinem Schlafzimmer stand ein schmales Messingbett mit hoch aufgeschichteten Kissen, daneben ein Nachttisch, darauf eine kleine Bogenlampe mit Seidenschirm, die gleiche Einrichtung befand sich im Zimmer der Krupskaja, dazu ein Schreibtisch mit blaugrüner Decke, ein Spiegelschrank. Blick aus den Fenstern auf den Hof vorm Troizkije-Tor. Die Küche, hier saß man bei einer Tasse Tee, einem Stück Brot. Ermahnt von meinen beharrlichen Fragen beschrieb Münzenberg die Holzstühle am Tisch mit dem Wachstuch, den eisernen Herd, den Kohleeimer, den Korb mit Spänen und Scheiten, den Ausguss, die Vitrine, darin einige Tassen, nicht zwei von gleicher Art, ein paar Teller, Töpfchen, Schalen, ein Bügeleisen auf dem Herd heiß zu machen. Dann aber musste ihm dies alles, zu dessen Wiedergabe er sich hatte hinreißen lassen, wie eine Ablenkung erscheinen von Dingen, die ihm in dieser Stunde wichtiger waren. Und dabei hatte sein Erzählen doch den Eindruck geweckt, das Hervorgerufene sei ihm gegenwärtiger als alle Bemühungen um eine Neuorientierung, zu der ihm die Zeitschrift, hoffnungsvoll die Zukunft genannt, dienen sollte. Es war, als sei es ihm peinlich, so viel von sich selbst mitgeteilt zu haben. Er sprang die Stufen des Gestells hinab. Hodan hielt ihn am Arm zurück, dass er uns nicht davonlief. »Nein«, rief Münzenberg, »den Gefallen tue ich Ihnen nicht, mich in die Knie zu werfen und Abbitte zu leisten. Das ist der Unterschied zwischen mir und meinen angeklagten Genossen. Ich stehe weiterhin ein für alles, was ich getan habe. Ich bleibe der, zu dem ich geworden bin. Ich wage zu kritisieren, was kritisiert werden muss.« »Denn nicht zur Schädigung, wie behauptet wird, sondern zur Förderung gereicht dem Sowjetstaat die Kritik. Was ich vor mehr als anderthalb Jahrzehnten schrieb, dass der erste Arbeiterstaat geschützt werden muss, das schreibe ich auch jetzt, und ich nehme endlich auf, was Lenin, schwer leidend schon, vor sich sah, die Kulturrevolution zur Einleitung einer Epoche der Demokratisierung.« »Und da verleumden Sie mich«, rief er, »Sie, die Kriecher, die Opportunisten, Katz, der bei mir in die Lehre gegangen ist, Schmeral, der Mitglied des Reichsrats der Habsburger war, als wir die Jugendinternationale gründeten. Da versuchen Sie, mich zu knebeln, weil ich nicht einstimmen will in Ihre Heucheleien. Versuchen, mich zu beseitigen, weil ich Ihnen unbequem bin.« Als Katz aus dem Zelt trat, starrte er auf seine geöffneten Hände, wie um nachzulesen, was aus ihren Linien geweissagt worden war. Lange schwieg er, beim Weg zurück durch den Hohlgang, dann war seine Stimme mit den spärlichen Worten verändert, kaum wiederzuerkennen. »Nehmt euch in Acht vor den Schnüren«, sagte er, in böhmisch gefärbter Mundart. »Sie sah nur Schnür sah sie, an denen wir hangen.« Das Melodram der Gewaltverbrechen, das sich heute vor uns abspielte, hatte vor 100 Jahren bei Sue schon eine Form gefunden, die mit ihrer Feuilletontechnik, ihren obskuren, dubiösen Charakteren, ihren oft in grellen Farben gemalten Einzelheiten den gegenwärtigen Ereignissen entsprach. Seine Romane, die zum Bestand der Aschbergschen Bibliothek gehörten, griff ich dann und wann heraus. Die Lektüre weckte widerspruchsvolle Reaktionen. Der Stil der Enthüllungen aus einer Welt der Kneipen und Schlupfwinkel, der Ballsäle und Bordelle, der Fallspieler und Agenten, der Diebe und Börsenjobber, stieß mich anfangs ab, bis ich in den Anhäufungen des Verrufenen, Exzentrischen und Vulgären das Mittel erkannte zur Darstellung eines bestimmten gesellschaftlichen Zustands. Marx und Engels hatten den Verfasser der Mystère de Paris, der Fleur de Marie und des Juifs errants einseitig beurteilt und ihm selbst die Neigung zur Geheimnistuerei, zum Grausamen, zum Glauben an das Mirakel, die Erlösung und Gnade zugeschrieben, die er in seinen Figuren zum Ausdruck kommen ließ. Für sie war Sue ein Geblendeter, ein Isolierter, dem die mit Leben gefüllte Stadt zur bloßen Idee wurde, der alles, was sich ihm zeigte, auf eigene Halluzinationen reduzierte. Zwar waren sie bereit, in den Darstellungen der Verwilderung in der Zivilisation, der Rechtslosigkeit und Ungleichheit im Staat einen kritischen Ansatz zu sehen, doch hielten sie daran fest, dass er in den zahllosen Szenen voller Raserei und Rachelust nur seine Gier nach der Selbsterniedrigung des Menschen befriedigte, dass er die Reue und Buße nach Taten ausgesuchter Brutalität allein dazu benutzte, um eine Verwandlung der Wirklichkeit in Blendwerk herzustellen. Bei aller Würdigung der politischen Folgerungen, die Sue, beeindruckt von den Theorien Fouriers und Proudhons, aus seinen Erkenntnissen des ökonomischen Elends zog, blieb er für sie ein verwirrter, sentimentalischer Spießbürger, der gescheitert im persönlichen Leben in den Schilderungen sittlicher Verderbnis Erfolg und reichliches Auskommen fand. Sein Werk, so zweifelhaft und spekulativ es oft erscheinen mochte, aber war nur zu verstehen, wenn es in Beziehung zu Sade und Brüttern gebracht wurde. Dann traten in der Wiedergabe der Foltern und Unterdrückungsarten die humanistischen, moralischen Absichten hervor. Die Mystifikationen waren nichts anderes als die Decke, die die Herrschenden über ihre Komplotte legten, die Hervorhebung der Züchtigungen, der Infamie, diente der Anprangerung eines gesamten Systems. Überdies entsprachen die fantastischen Begegnungen mit Zuhältern und Dirnen, mit Dienern, Pförtnern und armen Advokaten, die überraschenden Einblicke in abseitige Torgänge und Räumlichkeiten, die im Halbdunkel auftauchenden Brücken, Kolonnaden, Ufermauern, die Beschreibungen vorbeigleitender, schwer verständlicher Gestalten einer Auffassung, wie sie sich in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts nicht nur in einigen literarischen Werken, sondern auch in der Bildkunst, vor allem der Grafik anbahnte und die in den Radierungen Merions, die mir in der Bibliothèque Nationale bekannt wurden, und in Baudelaires Les Fleurs du Mal einen Höhepunkt fanden. Das Studium Géricault's und seines vergessenen, in Armut und geistiger Umnachtung untergegangenen Zeichners und Kupferstechers hatte mich etwas gelehrt über das Dasein in dieser Stadt. Etwas, in dem weniger die Schwäche für das Morbide, Dekadente, die Marx und Engels abgestoßen hatte, zur Sprache kam, als eine Vertiefung des Realen, wobei dem exakt und objektiv wiedergegebenen Detail die Eigenschaft des Traumhaften hinzugefügt wurde. Solch äußerst persönliches Sehen, ohne welches die Kunst Loutremonts und Rimbauds nicht möglich gewesen wäre, gehörte zu dieser Stadt. Es musste, wie Münzenberg bei seinen Erwägungen über die kulturelle Revolution sagte, aus Paris kommen. In seiner Vorstellung von der Zusammengehörigkeit des Sozialen und Politischen mit dem Poetischen, Visionären, lag der Hinweis auf die Gedankenwelt derer, die sich nie abfinden wollten mit den gegebenen Mustern und Regeln, die es vermochten, die Bauwerke durchsichtig zu machen und die Geschehnisse in ihnen zu erkennen, die ein flüchtig geschautes Gesicht zum Spiegel des Verhängnisses, des Unheils eines Zeitalters werden ließen. Münzenberg hatte eine künstlerische Lebensweise gemeint, die alles umschloss, was wir unter Offenheit, Vorbehaltlosigkeit, Erneuerungswillen verstanden. Die visuelle Revolution bedeutete für ihn einen Weg zu reicher zusammengesetzten, mehr der Wirklichkeit entsprechenden Begriffen. In ihrer Abneigung gegenüber Sue und der Bewunderung, die sie Balzac entgegenbrachten, schlossen sich Marx und Engels der Verhöhnung an, die der große Historiker der Comédie humaine über den literarisch unterlegenen Sittenschildrer ausschüttete. Sue, Sohn eines Anatoms, der Géricault während dessen Vorstudien zum Floß der Medusa die Leichen als Modelle zur Verfügung gestellt hatte, war anfangs Marinearzt gewesen und erst nach langen Seefahrten zum Schreiben gekommen. In den Augen Balzacs und der beiden anderen Meister der Gesellschaftsanalyse war er stets ein Dilettant geblieben, der die Eindrücke nicht aus dem Gefühlvollen zu lösen verstand und deshalb schwülstig verzeichnete. Die Verurteilung Sues durch Balzac hing nicht nur damit zusammen, dass jener sich in Revieren aufhielt, die dieser für sich allein beanspruchte, sondern hatte seinen Grund auch darin, dass Sue als Deputierter der Linken für eine sozialistische Umwälzung eintrat. Balzac, in seiner Hinneigung zum Adel, war reaktionär, als fortschrittlich aber wurde er von Marx und Engels bewertet, da er es vermochte, die Klasse, der er selbst angehörte, mit all ihren Widersprüchen und Verfallserscheinungen zu schildern. Für Marx und Engels war Balzacs künstlerische Überlegenheit augenfällig. Sie hatten keinen Sinn für die Kriterien der Unbeholfenheit, des Zweideutigen, die die Eigenart Sues ausmachten. In der Gestalt der Prostituierten Marie gab er seine Einstellung zum Terror der Bourgeoisie am deutlichsten wieder. In ihrem Niedergang behielt sie ihre Würde. Sie setzte sich zur Wehr, bis sie vom hinterhältigsten Unterdrückungsinstrument der Gesellschaft, der Kirche, zur Verleugnung und Zerstörung ihrer selbst gebracht wurde. Von der Anteilnahme an ihrem Geschick stieß er weiter vor in Regionen, zu deren Erkundung es noch keine Maßstäbe gab. Auch hier folgte er den Spuren Restif de la Bretonne, der gleichzeitig mit der Aufnahme des Bizarren und Obszönen den Grund legen wollte für eine neue, materialistische Anschauung und in der Mitte des 18. Jahrhunderts die kommunistischen Lehren antizipierte. Wie dieser stand er auf der Seite der Ärmsten, verachtete die Kunst, die sich ausnutzen ließ von den herrschenden Klassen, und meinte, dass die Gedichte eingekratzt werden müssten in Mauern und Brückengewölbe, lesbar für Umherstreunende, der Verwitterung preisgegeben. Während der Zeit in Paris brachte allein die Nennung eines Namens, das Anrühren eines Themas, weitläufige Zusammenhänge zum Mitschwingen. Alle Motive meines Daseins waren gegenwärtig, gleich einem Register, das einmal zum vollen Auftönen kommen würde. Deshalb akzeptierte ich auch die Begegnungen in ihrer Zufälligkeit, ihrer Kürze, die Gespräche in ihrer Abruptheit. Was bei einer Aussage fragmentarisch blieb, fand bei einem anderen Zusammentreffen seine Fortsetzung. Der Weg durch diese Zeit wurde vollzogen wie auf Kreisgängen, die sich unmerklich tiefer hinabschraubten, so wurde der Aufenthalt in Paris zu einer Saison en Enfer. Nicht umsonst hatte Münzenberg zu mir gesagt: »Lies Rimbaud, dort hast du alles, was die Poesie vielschichtig macht, und auch alles, was sie zugrunde richtet.« Mit ihrer aufrührerischen Haltung, ihrer Provozierung hitziger Widersprüche, sagte er, hing auch diese Kunst mit einem gesellschaftlichen Sein zusammen. Und doch hinterlässt sie den Eindruck, dass sie ihrer Zeit vorauseilte, dass sie aus einer Zukunft heraus konzipiert wurde. Da streckte sich ein Bewusstsein, wie auch bei Hölderlin, weit über die eigene Gegenwart hinaus. Dieses Phänomen, sagte er, versetzt uns in eine besondere Hellhörigkeit, lässt uns unser persönliches Vorhaben mit geschärfter Aufmerksamkeit bewerten. Vieles, was ich erfuhr in Paris, war eher ein Erraten. Für das meiste, das auf mich zukam, mangelte es mir an Vorkenntnissen. Die Anspannung, zu einem Verständnis zu gelangen, verwirrte mich manchmal. Münzenbergs Wesen zu deuten war mir, nach den flüchtigen Zusammenkünften, nicht möglich. Mir schien bei seinem Abschweifen, Abbrechen, sobald er sich einem wichtigen Stoff näherte, als sei er selbst gezeichnet von der Zerrissenheit, an der die Partei krankte. Gern hob er hervor, dass er frei stand, dass nichts ihn anfressen könnte, doch musste alles, was herfiel über die Partei, an der er mitgebaut hatte, auch ihm zusetzen. Es wäre unvorstellbar gewesen, wenn nicht einer, der so tief eingriff in die Verwicklungen und Krisenherde wie er, gepackt wurde von den politischen Wahngebilden seiner Zeit. Ich nahm hin, was er und Katz von gegensätzlichen Standpunkten aus zur Sprache brachten. Aus dem Flattern von einem Thema zum anderen wurde eine Polarisierung, ein Prinzip, das auch das Bild der Partei prägte. Wir spürten die Last, die auf der Partei lag. Dies wollte uns oft fast verzweifeln lassen. Doch es gab keine Alternative. Das Vergiftete würde abfallen. Menschen, viele der Besten vielleicht, würden dabei zugrunde gehen. Es war zu verdammen, dass solche Opfer gefordert wurden. Aus dem Schlaf fuhren wir auf mit Schrecken, wanderten ruhlos hin und her, wussten keine Lösung. Ein Aufhören aber war nicht denkbar, solange es Leben gab, konnte es keinen Stillstand geben. Wir verfluchten uns, dass wir so hilflos waren, dass wir den Verzerrungen nicht Einhalt gebieten konnten. Wir schlugen unsere Stirn an die Wände aus Wut, dass unser Wissen so begrenzt war, dass wir nicht einleuchtend für alle zu erklären vermochten, was jetzt geschah und getan werden musste. Wir fühlten unsere Verblendung. Wir warfen uns zu Boden, wenn aufrechtes Stehen im Ansturm der Hetze nicht mehr möglich war. Immer wieder wurden wir zu diesem Kriechen gezwungen, zu diesem entsetzlichen Sich-Hinschleppen unter einer Seuche. Und es geschah alles in dieser Stadt, in der neben dem lähmenden, innerparteilichen Streit, den bürgerlichen Intrigen, unversehens einer der Geschlagenen sich erhob und zu tanzen begann. Es war am Carré de l'Odéon, an der Stelle, wo vor der Niederreißung der alten Viertel und dem Durchbruch des Boulevard Saint-Germain die Rue de l'École de Médecine die Rue Carré kreuzte und auf die Rue de l'Ancienne Comédie zulief. Geröstete Kastanien mochten auch damals vom Karren verkauft worden sein, wie heute neben der Treppe zur Metro. Unverändert war der würzige Geruch der Ruf des Händlers. Den Zerlumpten, der zuerst abwesend am Straßenrand hockte, dann plötzlich wie aufgedreht emporsprang, hatte auch Su beim Streifzug durch die Gassen gesehen. Und bestimmt hatte er lange, wie Merion nach ihm, das Haus mit dem vom ersten Stockwerk an aufgesetzten Eckturm betrachtet, denn am Innenhof hatte Marat gewohnt und seinen Tod gefunden. Ein eigentümliches Gedränge um das Haus war von Merion dargestellt worden. Wie jetzt hasteten die Menschen über den Platz oder verweilten paarweise und in kleinen Gruppen, etwas Verschwörerisches haftete ihrem Gebaren an. Ein hoher Planwagen fuhr aus der Straße hervor, die beiden vorn sitzenden Frauen, von denen eine die Zügel hielt, schienen das Scheuen des Pferds nicht zu bemerken. Sie wandten sich einander zu, in versunkenem Gespräch, wie in einem Korb voller Ruhe, mitten im Getriebe. Mit dem Initial seines und Marras Namen hatte der Zeichner den Stein unterm Turmgesims versehen. Überm Straßenschild befand sich ein anderer, mir noch unerklärlicher Name, Gabba. Das Ladenfenster links war mit Spezereien gefüllt, vor der Bäckerei auf der gegenüberliegenden Straßenseite trugen ein paar Menschen unförmig hohe Bündel auf dem Rücken und hoch oben, auf einem Dachpostament, waren zwei nackte Gestalten zu erblicken, im Kampf, die eine niedergezwungen, die andere zum tödlichen Hieb ausholend. Jede Rille, jeder Flecken abgefallenen Putzes, jedes Ladenschild an den Häuserwänden war genau wiedergegeben worden. Aus dem Himmel aber kamen Göttinnen niedergeflogen. Eine Furie, die Fratze vom Schwall des Haars und von Schleiern umwogt, ein Schwert an einer Waagschale befestigt, hineinschleudernd in das Turmhaus, und eine Grazie, eine Aurora, ein aufgeschlagenes Buch haltend mit der Inschrift »Fiat Lux«, während ein kleiner Genius sich seine Flügel verlierend in die Höhe warf. 1861, als Su nach dem Staatsstreich des Louis-Napoleon aus Frankreich verbannt, im Exil gestorben war, zur Zeit der militärischen Diktatur, des kolonialen Eroberungskriegs in Indochina, hatte Merion seine eigene Verfolgung fürchtend, das Haus des Volksfreunds und Revolutionärs mit tief verschlüsselten Sinnzeichen umgeben. Das Kryptogramm trug die Spuren seiner Beängstigung. Das Lauern, das Schleichen, das Warten auf Komplotte war rings um die Häuser zu verspüren. Jetzt erstreckte sich hier der Bau der medizinischen Fakultät, an der Standuhr, dem vereinbarten Treffpunkt, umarmten sich ein Mann und eine Frau, der Clochard tanzte schwankend und singend, deutete mit überlegener Geste an, dass er sich nichts aus der Erfolglosigkeit seines Bettelns machte, und als eine Gruppe vorn an den zum Untergrund führenden Stufen eben auseinandergehen wollte, sprang er hinzu, schob seine Hand zwischen die abschiednehmenden Hände, schüttelte sie, verbeugte sich chevaleresk, und vom Gelächter wurde seine Teilnahme an der Trennung belohnt. Nicht nur die plötzliche Nähe von Personen rührte uns an, auch Häuser gewannen Lebendigkeit. Ihr Anblick war wie die Erscheinung eines Bilds, einer Statue, nur lebten die Häuser mehr, glichen mehr Organismen. Durch die Augen, die sie seit Jahrhunderten betrachtet, die Hände, die sie betastet hatten, war ihr Äußeres empfindsam geworden wie eine Haut, und von den Atemzügen der Generationen war ihr Inneres erfüllt. Deshalb geschah es oft, dass ich vor einem solchen von Menschenhänden errichteten Wesen im Zwiegespräch stand. Merion konnte von der Straßenkreuzung aus noch in den engen, seitwärts von hoher Brandmauer begrenzten Hof treten und hinaufblicken zu den Fenstern, hinter denen Marat gewohnt hatte. Ich fand nur im Museum Garnavalet Fotografien, die das Eckhaus im Zustand des Abbruchs zeigten. 1876. Ein Treppenaufgang mit weggerissener Wand, reich ornamentiertes Geländer an der Rundung der Stufen, ein Salon oben, Tapeten mit Blumenmuster, ein offener Kamin, eine Skizze sodann, Lageplan der Wohnung, Hinweis auf den Weg der Gordet durch die Zimmer zur Kammer im Winkel, ein A, Marras Wanne bezeichnend, ein B, den Standort der Mörderin. Alles dünn, zittrig getuscht, verblichene Erinnerung auf knisterndem Papier. und immer waren die imaginären Begegnungen verflochten mit dem, was sich im Augenblick ereignete. Sie waren umspült von Realität. Die historischen Beziehungen wurden aufgenommen gleichzeitig mit den Schritten und Stellungnahmen, die sich aus der politischen Lage, aus unseren Arbeitsaufträgen ergaben. Den 23. Oktober, am Tag vor seiner Abreise, war Hodan zusammengebrochen. Der übermächtige psychische Druck hatte einen Erstickungsanfall ausgelöst. Branting und Münzenberg waren zugegen. Ich kam vom Büro der Spanienhilfe, hatte die neu eingetroffenen Kinder registriert, die ich mit dem nächsten Transport nach Compiègne ins Heim La Brivière bringen sollte. Eilte von den Räumen im Seitenflügel, wo die Sanitätsmannschaft jetzt untergebracht war, über den Hof am römischen Springbrunnen vorbei, hinauf in den Versammlungssaal, in dem, angestrahlt von den in Wandspiegeln verdoppelten Leuchtern, Hodan seitwärts mit angezogenen Knien auf dem Sofa lag. Die Freunde bemühten sich um ihn. Er war aber schon dabei, den Kollaps zu überwinden, stellte sich das Gesicht wächsern, schweißnass, selbst die Diagnose. Behinderung der Expektoration durch bronchitische Beschwerden auf der Basis emphysematischer Veränderungen der Unterlappen, ließ sich von mir eine Codeinlösung injizieren, forderte keine Rücksicht auf seine Erkrankung zu nehmen, richtete sich auf und führte das unterbrochene Gespräch fort. Das Thema war der Dogmatismus gewesen, mit dessen Verschärfung die französische Partei ihrem Zerfall zu begegnen versuchte, und einige Bemerkungen Hodans ließen mich vermuten, dass er sich Münzenbergs Einstellung angenähert hatte. Die Abhängigkeit von den Direktiven der Komintern zu einem Zeitpunkt, da es notwendig wäre, eine dem eigenen Land angepasste, breite demokratische Politik zu betreiben, müsse sich verheerend auswirken. Auch die deutschen Kommunisten, sagte er, benutzten den Arbeitsausschuss zur Vorbereitung einer Volksfront nur noch für ihre Parteiinteressen. Es waren weniger seine Äußerungen als der Ton, in dem sie hervorgebracht wurden, wodurch ich eine Beunruhigung erfuhr. Hodans Unduldsamkeit gegenüber begangenen Fehlern, falschen Beschlüssen, war mir allzu bekannt, als dass ich sie mit ideologischer Abweichung in Verbindung gebracht hätte. Nun aber schien mir, dass er nicht mehr wie früher bei allen aufkommenden Schwierigkeiten bereit war, für die Partei einzutreten. Seine Kritik war gekennzeichnet von einer Enttäuschung und Entmutigung. Ein beklemmendes Gegensatzverhältnis war zu verspüren. Die Diskussion setzte mich wieder dem Konflikt der doppelten Loyalität aus. Doch schrieb ich an diesem Abend seiner Erregung vor allem der Nervosität vor dem Abflug nach Norwegen zu. Ich enthielt mich des Hinweises auf seine Anschauungen, die er mich einmal auf der Fahrt zwischen Albacete und Denia hatte wissen lassen, und nach denen uns jeder Ansatz eines Gefühls der Entwurzelung etwas von unserer Handlungskraft raube. Ständig, so hatte er gesagt, müssten wir beim Wechsel der Länder die Kontinuität unserer politischen Haltung bewahren. Erst einige Tage später, im Schloss La Brivière, am Rand des mittelalterlichen Dorfs im Wald von Compiègne, in der Mansardenstube, auf deren Decke von einer Laterne die Schatten kahlen Gezweigs geworfen wurden, kam diese Stunde wieder auf mich zu, als Peinigung, bei der ich mich auseinanderzusetzen hatte mit meinem Argwohn. Mein Stillschweigen war zurückzuführen gewesen auf den bevorstehenden Abschied, auf meine langjährige Zuneigung und Verpflichtung ihm gegenüber, doch auch auf Betroffenheit und, wie ich jetzt erkannte, auf Furcht und Kleinmut, denn Branting hatte mir die Einreise nach Schweden zugesichert. Der sozialdemokratische Advokat und Abgeordnete, Vorsitzender des schwedischen Spanienkomitees und Befürworter der antifaschistischen Volksfront, bot mir, zusammen mit der ökonomischen Garantie des Bankiers Aschberg, die einzige Möglichkeit zu einem Weiterkommen an. Katz hatte mich wiederholt zur Zustimmung, doch auch zur Vorsicht angehalten. Die Deutsche Kommunistische Partei plante die Verlegung eines Stützpunkts nach Schweden. Mewis war mit der Abschnittsleitung beauftragt. Ein Kontakt mit ihm würde sich herstellen lassen. Die notwendige Zusammenarbeit mit radikalen Sozialdemokraten, für mich seit jeher Voraussetzung für die Aufrechterhaltung einer sozialistischen Front, doch auch die Ermahnung zur parteipolitischen Abgrenzung, versetzten mich in Unsicherheit. Ich wusste nicht, wie weit Branting trotz seiner Sympathien für die Sowjetunion zu vertrauen war. Und auch Aschberg, seit der Oktoberrevolution Helfer des Sowjetstaats, immer auftretend als Humanist und Demokrat, haftete etwas Unheimliches an beim Gedanken an seine fürstlichen Besitztümer und seine Gelder, die wohl zum Teil den Verfolgten zugute kamen, in ungleich größeren Mengen aber in Banken und Industrien angelegt waren. Meine Halbherzigkeit, meine taktische Zurückhaltung einsehend, hatte ich mich abzufinden mit Verstellungen und Schleichwegen.